Erster blase das Horn zum Alarm, denn ein Feind kommt wie ein Adler über das Haus des Herrn, weil das Volk den Bund gebrochen und gegen das Gesetz rebelliert hat. Zweiter, obwohl sie laut zu mir rufen, dass sie mich als ihren Gott kennen, ist ihr Handeln nicht aufrichtig. Dritter, da Israel das Gute abgelehnt hat, wird der Feind sie nun unerbittlich verfolgen. Vierter, sie haben eigenmächtig Könige und Anführer gewählt, ohne mich zu fragen, und aus ihrem Silber und Gold Götzen gemacht, was zu ihrem Untergang führt. Fünfter, Gott lehnt das Kalb von Samaria ab und ist zornig auf das Volk, weil es unfähig scheint, zur Unschuld zurückzukehren. Sechster, dieses Götzenbild stammt aus Israel und wurde von einem Handwerker gemacht, weshalb es kein Gott ist und in Stücke zerbrechen wird. Siebter, weil sie Wind sehen, werden sie Sturm ernten, ihr Getreide bringt kein Mehl hervor, und falls doch etwas wächst, werden Fremde es fressen. Achter, Israel wird völlig verschlungen und steht nun unter den Völkern wie ein Gefäß, das niemand mehr haben möchte. Neunter, sie sind wie ein einsamer Wildesel nach Assyrien gelaufen, wo Ephraim versucht hat, sich mit Geld politische Freunde zu kaufen. Zehnter, auch wenn sie sich Verbündete unter den Völkern suchen, wird Gott sie jetzt zusammenbringen, damit sie unter der Last des fremden Königs leiden. Elfter, Ephraim hat zwar viele Altäre gebaut, aber diese dienen ihm nur noch dazu, mehr Sünden zu begehen. Zwölfter, obwohl ich ihnen zahlreiche Gesetze aufgeschrieben habe, betrachten sie diese Anweisungen so, als wären sie ihnen völlig fremd. Dreizehnter, sie bringen zwar Opfer dar und essen das Fleisch, aber der Herr hat keine Freude daran, sondern er wird an ihre Schuld denken und sie bestrafen. Vierzehnter, weil Israel seinen Schöpfer vergessen und Paläste gebaut hat, während Juda viele Festungen errichtete, wird Gott ein Feuer schicken, das ihre Städte vernichtet.